der bisher schönste von den viel zu raren Sonnentagen. Dieses Sommers geht zu Ende, junge Schwalben jagen. Noch tief überm Gerstenfeld streifen im Flug die Ähren. Der Wind, der nur ganz selten ruht zwischen den beiden Meeren, beschließt für diese eine Nacht den Atem anzuhalten. Rosenblüten wagen es sich endlich zu entfalten. Die Nacht durchfeiert sich in Duft und Schönheit zu verschwinden, bis die kühlen Morgenwinde das Fest wieder beenden. Öffne das Fenster, lass die Sommernacht in alle Räume. Schlaf und leichte Träume weisen die Sorgen in ihre Schranken und du weißt, du begrüßt den Morgen mit wachem Geist und klaren Gedanken. Glüht am Horizont, verwandelt noch im Sinken. Das graue Meer in roten Wein, um in ihm zu ertrinken. Mag diese Welt sich auch als Kugel um die Sonne drehen. Hier ist sie eine grüne Scheibe, dazu ausersehen. Seit ungezählten Sommern, seit den ersten Schöpfungstagen, den mächtigen, unendlich weiten Nordhimmel zu tragen. Er muss der Erde seit der Zeit und damit allem leben. Nacht, Dunkel, Tageslicht und Wärme dafür geben. Öffne das Fenster, lass die Sommernacht in alle Räume. Tiefer Schlaf und leichte Träume weisen die Sorgen in ihre Schranken und du weißt, du begrüßt den Morgen mit wachem Geist und klaren Gedanken. Öffne das Fenster, lass die Sommernacht in alle Räume. Tiefer Schlaf und leichte Träume weisen die Sorgen in ihre Schranken und du weißt, du begrüßt den Morgen mit wachem Geist und klaren Gedanken.